Psychologen nennen das eine interessengeleitete Korrektur, Motivated Correction. Man könnte auch von Selbstzensur sprechen. Besonders bei ekelbasierten Urteilen wirkt sich die Fähigkeit zur Selbstzensur aus. So neigen Menschen dazu, sich schneller zu ekeln, wenn sie einen niedrigen Bildungsstand, Intelligenzquotient oder sozioökonomischen Status haben. Dasselbe gilt für Testpersonen, die wenig kognitive Kontrolle haben, etwa weil sie in einem Versuch schwierige Rechenaufgaben lösen müssen und nur nebenbei Fragen zu Fremden beantworten. Sie zeigen in diesen Antworten dann mehr Vorurteile als in denjenigen, die sie konzentriert geben können. Daraus lässt sich ableiten, dass Fremdenfeindlichkeit offenbar den Standardmodus darstellt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Ekelkontrolle erlernbar ist. Genau wie man lernen kann, trotz der Angst, Spinnen ins Freie zu tragen, kann man lernen, seiner Ekelneigung nicht nachzugeben. Menschenfeinde reagieren nicht nur mit Abscheu auf Fremde, sie sind außerdem nicht gewillt oder befähigt, diese Neigung zu zensieren. Daher sind in Versuchen Aussagen wie »Ich würde mich nie auf einen Sitz setzen, der noch warm vom Vorgänger ist« oder »Ich würde nie einen Second-Hand-Pullover anziehen« nicht nur gute Indikatoren für eine Ekelneigung, sondern auch dafür, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorauszusagen. In einer großen Vergleichsstudie an über 30.000 Versuchspersonen aus 121 Ländern stellte sich heraus, dass die über Fragebögen ermittelte Ekelneigung der Personen ihre Vorliebe für politischen Konservativismus verlässlich vorhersagen ließ, und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter, Bildung und Religion. Abscheu als moralischer Ekel ist, wie gesagt, eine Reaktion auf Verletzungen der Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit. Eine extreme Ekelneigung gegenüber Fremden macht Menschen rechtsradikal. Die Ekelneigung erklärt daher das rechte Weltbild zuverlässiger als Merkmalslisten von Extremismusforschern. Die Moralpsychologie kann auch erklären, warum Rechtsradikale und andere Extremisten oft zugleich rassistisch, frauenfeindlich und homophob sind. Und sie macht verständlich, warum sich Fremdenfeindlichkeit niemals gegen Fremde in der Fremde richtet. Auf Menschen, die in Afrika leben und nach Europa wollen, verschwenden Rechtsradikale keine Gedanken, sondern sie stören sich an denen, die schon hier sind. Die Empfindung einer konkreten Bedrohung vor Ort durch Fremde, mit denen man sonst nichts zu tun hat, zeigt, dass Menschenfeinde hier einem fatalen Urinstinkt folgen.